Fimblecast. Ich freue mich, dass hier auf diesem Platz Menschen von unterschiedlichen politischen Gruppierungen vertreten sind. Menschen verschiedener Generationen, die gegen die Aushöhlung des Grundgesetzes demonstrieren. Die Älteren von euch, das sind einige, die ich vorhin schon gesehen habe, nicht allzu viele. Erfreulicherweise sind die Jüngeren in der Überzahl. Die Älteren von euch erinnern sich bestimmt daran, dass vor 40 Jahren in dieser Republik bereits ein ähnlicher Verfassungsbruch bevorstand und 1968 vollzogen wurde. Die Notstandsgesetze lagen auf dem Tisch, nach denen die Regierung im Fall von Naturkatastrophen, im Verteidigungsfall und bei vermeintlichem inneren Aufruhr ermächtigt wird, ohne Bundestag oder Bundesrat zu agieren, neben der Polizei auch Bundespolizei und Bundeswehr einzusetzen. Das in § 10 garantierte Post- und Fernmeldegeheimnis kann seitdem ebenso eingeschränkt werden wie die Freizügigkeit und das Grundrecht auf Berufsausübung. Die Gewerkschaften sahen damals die Gefahr, dass im angeblichen Notfall die Exekutive das Streik- und Koalitionsrecht einschränken und mit polizeilichen oder gar militärischen Mitteln gegen streikende Arbeiter vorgehen könnte. Ein Generalstreik wurde diskutiert, aber leider nicht realisiert. 1968 konnte die außerparlamentarische Opposition mehr als 70.000 Menschen zu einem Sternmarsch gegen die Notstandsgesetze in Bonn mobilisieren. Trotzdem zog die damalige Große Koalition die Verabschiedung der Notstandsgesetze im Bundestag durch. Der damalige Innenminister Paul Lücke legitimierte die Notstandsgesetze als erforderlich für den Fall, dass es, Zitat, in der Wirtschaft hagelt. Heute hagelt es in der Wirtschaft. Trotz Wirtschaftsaufschwung leben 2,5 Millionen Kinder in Armut. Und viele gehen hungern zur Schule. Über 7 Millionen Hartz-IV-Empfänger können sich nicht gesund ernähren. Millionen Beschäftigte erhalten Löhne, von denen sie nicht mehr leben können. Die Notstandsgesetze sind zwar nicht in Kraft getreten, aber der Staat wird in einer Weise umgebaut, die mit dem Geist des Grundgesetzes ebenso wenig im Einklang steht. Antiterror-Datei wird die Trennung von Polizei, Geheimdiensten und Militär im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum aufgehoben. Eine wichtige Konsequenz aus den Erfahrungen mit dem Faschismus wird missachtet. Der Einsatz der Bundeswehr unter dem Deckmantel der sogenannten Antiterrorabwehr beim G8-Gipfel in Heiligendamm entspricht ebenso dem Grundgesetz wie der Einsatz am Hindukusch. Mit Videoüberwachung, elektronischer Gesundheitskartei, zentraler Schülerdatei, zentraler Lohn- und Gehaltsdatei, Vorratsdatenspeicherung, PC-Online-Durchsuchungen werden die Methoden zur totalen Überwachung perfektioniert. Der angebliche Notstand wird zur Regel, zum Dauerzustand für alle Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte an einen Kommentar des IG Metall-Funktionärs George Benz zu den Notstandsgesetzen erinnern. Er erklärte 1966, die Gefahr, die uns droht, ist der totale Staat im Gewande der Legalität. Die Diktatur hinter der Fassade formaler Demokratie. Hier und heute ist unsere erste Bürgerpflicht Widerstand. Widerstand zum Schutz des Grundgesetzes gegen die herrschenden Verfassungsbrecher. Diese Kundgebung und Demonstration ist ein Schritt in der langen Etappe, die vor uns liegt. Weitere werden folgen. Wir lassen uns dabei nicht unterkriegen. Bimblecast.